2. Biosecurity und die Politik der Angst. Bevor die Chronik der Ereignisse beginnt, von der im Titel dieses Hörbuches die Rede ist, zunächst ein Blick hinter die Kulissen der aktuellen Szenerie. Viren und Seuchen sind ein wissenschaftliches und politisches Spezialgebiet mit eigenen Experten, Institutionen und eigener Geschichte. Beinahe jedem geläufig ist inzwischen die amerikanische Johns Hopkins Universität, von der die ganze Welt in der Corona-Krise täglich mit den neuesten Zahlen der positiv auf das Virus Getesteten beliefert wird. Viele wissen auch, dass das dort angesiedelte Center for Health Security, Zentrum für Gesundheitssicherheit, im Oktober 2019, nur wenige Wochen vor Ausbruch der Krise unter dem Titel Event 201, eine Übung organisiert hatte, bei der ein verblüffend ähnliches Szenario durchgespielt worden war. Weniger bekannt ist, dass dieses Center zwar schon seit mehr als 20 Jahren tätig ist, unter diesem Namen aber erst seit 2013 firmiert. Gegründet wurde die Einrichtung 1998 als Center for Civilian Biodefense Studies, Zentrum für zivile Bioverteidigungsstudien. Ab 2003 hieß das Institut Center for Biosecurity, bevor es schließlich zum Center for Health Security mutierte. Man wechselte in der Außendarstellung also von einem eher militärisch anmutenden Namen zur unverfänglicher klingenden Gesundheitssicherheit. Unabhängig von den wechselnden Bezeichnungen ist das Center seit seiner Gründung eine der international wichtigsten Organisationen, wenn es darum geht, die von Biowaffen und Seuchen ausgehende Gefahr in die öffentliche Debatte zu tragen. Um zu begreifen, was auf der Welt seit Anfang 2020 geschieht und wie und warum eine solche Krise tatsächlich angekündigt wurde, insbesondere von diesem Center, ist es hilfreich, zunächst die verwendeten Begriffe und ihren Zusammenhang zu verstehen. Der Ausdruck Biosecurity ist in den vergangenen Jahren in Politik und Wissenschaft zunehmend populär geworden. Er bezeichnet ein diffuses und mehrdeutiges Forschungsfeld, in dem Militär und Gesundheitspolitik miteinander verschmelzen. Um ein wenig bekanntes Beispiel zu nennen, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat Anfang 2020 eine neue Abteilung für Gesundheitssicherheit geschaffen, deren Gründung schon Ende 2019 geplant worden war. Geleitet wird diese Abteilung von Hans-Ulrich Holtherm, einem Bundeswehrgeneral, der zuvor eine neu gegründete NATO-Behörde geführt hatte, wo es um frühzeitige Detektion von infektiösen Krankheitsausbrüchen in nahezu Echtzeit ging, sowie eine zentralisierte Überwachung der eingesetzten Streitkräfte. Holtherm trägt bei seiner jetzigen Arbeit im Gesundheitsministerium weiterhin Uniform, leitet den Corona-Krisenstab und berät Jens Spahn beim Krisenmanagement. Mit dieser Verschmelzung von Medizin und Militär liegt der Gesundheitsminister im Trend. Biosecurity meint einen Schutz vor Pandemien und vor Angriffen mit Biowaffen, also Viren, Bakterien und Giften. Zahlreiche Planspiele wurden dazu in den letzten Jahren durchgeführt, Pandemiepläne entwickelt und Strukturen für das Krisenmanagement geschaffen. All dies wird nun in der Corona-Krise zum Teil sichtbar und weist eine ebenso lange wie verstörende Historie auf. Denn die Planungen zum Schutz vor der Gefahr gingen oft einher mit der Forschung zur Erzeugung eben jener Gefahr, sprich der Entwicklung von Massenvernichtungswaffen. Das Wort Biosecurity ist selbst ein Propagandabegriff, ein Ausdruck, der eine verdeckte Botschaft transportiert. Er unterstellt, dass alle gesellschaftlichen Gruppen in einer Krisenlage ein gemeinsames Interesse hätten, nämlich Sicherheit. Doch so einfach ist es nicht. Ein Biowaffenangriff oder ein Seuchenausbruch bedeuten für verschiedene Gruppen Unterschiedliches. Für die Bevölkerung eine ängstigende, tödliche Bedrohung. Für die Regierung eine Krise, in der sie unter Druck gerät oder sich als Beschützer profilieren kann. Für die Pharmaindustrie ein profitables Geschäftsfeld. Für das Militär die Untersuchung einer potenziell nutzbaren Waffe. Wo in dieser Liste die Wissenschaft steht, hängt davon ab, wem sich die Forscher verpflichtet fühlen oder finanziell verpflichtet sind, der Bevölkerung, der Regierung, der Pharmaindustrie oder dem Militär. Solche Verpflichtungen können sich natürlich überschneiden. Nur wäre es fahrlässig und naiv zu unterstellen, alle Akteure blickten mit den gleichen Interessen auf das Thema und könnten daher auch widerspruchslos ein gemeinsames Ziel anstreben, eben die beschworene Biosecurity. Insbesondere der militärische Aspekt ist schon lange Zeit von großer Bedeutung, worüber aber nicht gern offen gesprochen wird. Es handelt sich hier um Waffen, die sehr billig und besonders zum Angriff auf große Bevölkerungen geeignet sein könnten und bei denen ein Anreiz besteht, sie plötzlich und überraschend einzusetzen. Man könnte sich kaum eine bessere Beschreibung für etwas vorstellen, das sich die USA in der Kriegsführung nicht wünschen sollten. Und doch sind es unter allen Ländern der Erde gerade die USA, die in diesem Feld in auffälliger Weise vorangehen. Diese Einschätzung zu biologischen Waffen ist mehr als 50 Jahre alt und stammt von Matthew Mazelson, einem der renommiertesten Mikrobiologen der Welt. Mazelson, seit 1960 und bis heute Professor in Harvard, beriet in den 1960er Jahren die US-Regierung in Abrüstungsfragen und trug wesentlich dazu bei, dass 1972 von der UNO die Biowaffenkonvention verabschiedet und von den USA auch unterzeichnet wurde. Darin verpflichten sich die Unterzeichnerstaaten, niemals und unter keinen Umständen Biowaffen zu entwickeln, herzustellen, zu lagern oder in anderer Weise zu erwerben oder zu behalten. Ende der 1960er Jahre, als Mazelson seine Warnung äußerte, kam Stück für Stück ans Licht, wie tief die US-Regierung in Forschungsprogramme zur Entwicklung von biologischen und chemischen Waffen verstrickt war. Ein Großteil der Forschungen wurde seit den 1940er Jahren im Militärstützpunkt Fort Detrick durchgeführt, etwa eine Autostunde nördlich von Washington und bis heute Hauptquartier der militärischen Forschung zu gefährlichen Krankheitserregern. Wie erst viele Jahre später bekannt wurde, hatte die US-Regierung unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg eine ganze Reihe hochrangiger deutscher Wissenschaftler wie etwa Walter Schreiber, Kurt Blome und Erich Traub angeworben, die zuvor für die Nazis an Biowaffen geforscht und dabei teils auch Verantwortung für Menschenversuche in Konzentrationslagern getragen hatten. Sie gaben ihr Wissen über Bakterien, Viren und deren Einsatzfähigkeit im Kampf gegen Menschen nun weiter. Auch auf japanische Fachleute griffen die Amerikaner nach dem Krieg zurück. Dem Offizier Ishishiro, Leiter der berüchtigten Einheit 731, der kaiserlich-japanischen Armee und seinen Mitarbeitern, die Menschenversuche an tausenden Gefangenen im besetzten China durchgeführt hatten, verhalf der US-General und gefeierte Kriegsheld Douglas MacArthur zur Straffreiheit, um an das japanische Wissen zur Nutzbarkeit biologischer Waffen zu gelangen. Geld stand reichlich zur Verfügung. In den 1960er Jahren gab die US-Regierung hunderte Millionen Dollar für die Erforschung biologischer und chemischer Waffen sowie die Verteidigung gegen diese aus. Einige der Programme, Project 112, waren so geheim, dass ihre Existenz mehrere Jahrzehnte abgestritten und erst im Jahr 2000 offiziell eingeräumt wurde. Vieles ist noch immer unter Verschluss. In Fort Detrick forschten 1968 mehr als 500 Wissenschaftler an todbringenden Keimen. Mehr als 700.000 Tiere, darunter Schweine und Affen, wurden im Rahmen von Experimenten pro Jahr getötet. Mehr als 5.000 amerikanische Soldaten wurden in Versuchen Krankheitserregern ausgesetzt, nicht alle wissentlich. Es kam zu schwerwiegenden Unfällen. Im Frühjahr 1968 hatte das Militär zu Testzwecken mit einem Flugzeug über dem US-Bundesstaat Utah den Nervenkampfstoff VX versprüht und dabei durch ein technisches Versagen beim Schließen der Gifttanks versehentlich mehr als 6.000 weidende Schafe getötet. Es war Zufall, dass der Wind eine Stunde später drehte und keine Menschen starben. Zwei Jahre zuvor, im Juni 1966, hatten Wissenschaftler des Militärs krankmachende Bakterien im New Yorker U-Bahn-System verteilt, um ihre Verbreitung zu messen. Die New Yorker Behörden wurden nicht informiert, das Experiment erst viele Jahre später öffentlich. Von Militärflugzeugen aus wurden in den 1950er und 60er Jahren über bewohnten Gebieten in den USA und Kanada Bakterien versprüht. Operation LAC. Ebenfalls, um ihre Verbreitung zu messen. Man wollte so herausfinden, wie sich biologische Waffen im Kriegsfall gegen einen Feind, etwa die Sowjetunion, einsetzen ließen. Im Rahmen der Forschung für eine neue Waffe, die biologische Krankheitserreger mit radioaktiver Strahlung kombinierte, wurde im Kalten Krieg die Bevölkerung in armen Vierteln von amerikanischen Städten wie St. Louis gezielt einer Erkrankung ausgesetzt, indem man die Erreger von den Dächern hoher Gebäude versprühte. Betroffene berichten, dass sie in der Folge an Krebs erkrankten. In Nashville verabreichte man Ende der 1940er Jahre bei einer medizinischen Untersuchung 800 schwangeren Frauen, die aus armen Verhältnissen stammten, ohne ihr Wissen eine Mischung, die radioaktives Eisen enthielt. Mit Bluttests untersuchten die Forscher dann, wie viel des radioaktiven Stoffes von den Müttern und den Babys aufgenommen worden war. Ähnliche Tests wurden in San Francisco und Chicago durchgeführt. Die Autorin Lisa Martino-Taylor, die diese Fakten in langjähriger Aktenrecherche herausgefunden und 2017 in einem Buch veröffentlicht hatte, das an ihre Doktorarbeit zum gleichen Thema anknüpfte und das zu parlamentarischen Anfragen mehrerer Abgeordneter führte, merkte zu diesen Versuchen der Regierung an, sie zielten in den meisten Fällen auf die Schwächsten in der Gesellschaft ab. Sie zielten auf Kinder ab. Sie richteten sich gegen schwangere Frauen in Nashville, gegen Menschen, die in Krankenhäusern lagen, und sie zielten auf Minderheiten. Weite Bereiche des Landes, insbesondere die verletzlichsten seiner Bewohner, wurden so unfreiwillig und im Geheimen zu Teilen eines Versuchslabors. Wie viele Menschen durch die Experimente erkrankten oder starben, wurde nie untersucht. Ab 1969 war diese Art der Forschung an biologischen Waffen in den USA offiziell tabu. Fortan sollte nur noch defensiv geforscht werden, also für Gegenmittel, um sich gegen einen Angriff verteidigen zu können. Jedoch wurde nach Verabschiedung der Biowaffenkonvention nie ein verbindliches Zusatzprotokoll vereinbart, das einen internationalen Kontrollmechanismus etabliert hätte. Nach langen Verhandlungen lehnte die US-Regierung im Juli 2001 ein solches Protokoll ab. Somit existiert bis heute kein formelles Verfahren, mit dem sich die Einhaltung der Konvention in den einzelnen Staaten überprüfen ließe. Die Bundeszentrale für politische Bildung schreibt: Ein Problem der Biowaffenkonvention besteht darin, dass explizit die Arbeit mit biologischen Mikroorganismen und Toxinen, die als Kampfmittel verwendet werden könnten, erlaubt ist, solange sie durch Vorbeugungs-, Schutz- oder sonstige friedliche Zwecke gerechtfertigt sind. Artikel 1. Damit wird die Arbeit an Abwehrmitteln gegen Biowaffen ermöglicht, was sowohl die Erforschung vorhandener als auch möglicher zukünftiger Biowaffen meint. Auf diese Weise könnte Abwehrmittelforschung aber auch zur Entwicklung von neuen Biowaffen missbraucht werden. In dieser undurchsichtigen Grauzone aus Gefahrenabwehr und Gefahrenerzeugung hatte man sich während des Kalten Krieges in ein biologisches Wettrüsten mit Moskau begeben, wo das sowjetische Militär ganz ähnliche Forschungen betrieb. In den 1990er Jahren wandelte sich die politische Situation dann grundlegend. Nach dem Zerfall der Sowjetunion und des Ostblocks kam dem westlichen Militärapparat der Feind abhanden, was für den gesamten Sektor eine existenzielle Gefahr bedeutete. Noch bedrohlicher als das russische Militär war bloß die eigene Nutzlosigkeit. Wie sollten sich die milliardenschweren Ausgaben für Army, Navy, Air Force, CIA, NSA und das übrige Dutzend amerikanischer Geheimdienste zukünftig rechtfertigen lassen? Wer brauchte noch Kampfjets, Flugzeugträger, Atomraketen und all das übrige Arsenal, das mit der Begründung angeschafft worden war, den Kommunismus in Schach zu halten, wenn doch Ost und West nun in Frieden leben und gefahrlos abrüsten konnten? Diese Frage stellte sich ab 1990 in großer Dringlichkeit vielen Politikern, Militärs, Geheimdienstlern und Rüstungsunternehmern, die in den Jahrzehnten zuvor mit den Worten von US-Präsident Eisenhower zu einem militärisch-industriellen Komplex verschmolzen waren, einer mächtigen Kraft, die nicht nur die amerikanische, sondern auch die internationale Politik in weiten Teilen lenkte. Die Antwort lag auf der Hand und ist zu allen Zeiten die gleiche gewesen. Aufrüstung benötigt Angst. Eine Bevölkerung, die keine Feinde fürchtet, wird auch keine Milliardenausgaben für das Militär akzeptieren. Als der Kommunismus verschwand, musste ein neuer ängstigender Gegner dessen Rolle einnehmen. Colin Powell, damals Vorsitzender des Vereinigten Generalstabs und damit ranghöchster Militär der USA, formulierte es im Frühjahr 1991 in einem Interview mit einigem Sarkasmus ganz offen. »Mir gehen die Teufel aus. Mir gehen die Schurken aus. Mir bleiben nur noch Castro und Kim Il-sung.« In diesem Zusammenhang begann man in den 1990er Jahren die Gefahr des Terrorismus zunehmend in den Mittelpunkt zu rücken und dabei auch vor drohenden Anschlägen mit biologischen Waffen zu warnen. In der nationalen Sicherheitsstrategie von 1994, der ersten, die von Präsident Bill Clinton verabschiedet wurde, hieß es, man wolle verhindern, dass weitere Länder sich chemische, biologische und atomare Waffen beschaffen. Sollte das jedoch fehlschlagen, müsse man in der Lage sein, abzuschrecken, vorzubeugen und sich gegen die Nutzung solcher Waffen zu verteidigen. Das zielte vor allem auf die Sorge ab, dass Massenvernichtungswaffen aus den Beständen der zerfallenen Sowjetunion und deren Nachfolgestaaten in falsche Hände geraten könnten. Doch der Fokus der Bemühungen erweiterte sich rasch. Im Februar 1995 wurde von Joe Biden, damals Vorsitzender des Justizausschusses, im US-Senat ein umfangreicher Gesetzentwurf eingebracht, um besser auf die internationale terroristische Bedrohung reagieren zu können. Der Plan traf auf heftigen Widerstand, unter anderem von Bürgerrechtsgruppen, die darin eine Einschränkung der verfassungsmäßigen Rechte sahen. Der Gesetzentwurf blieb umstritten. Eine Verabschiedung erschien ungewiss. Das änderte sich wenige Wochen später abrupt mit einem Ereignis, das die Politik auf Jahre prägen sollte. Dem Bombenanschlag auf ein Regierungsgebäude in Oklahoma City am 19. April 1995. Mit 168 Toten und 700 Verletzten galt dies seinerseits als schwerster Terroranschlag in der Geschichte des Landes. Nicht nur das Antiterrorgesetz wurde nun rasch und ohne weitere Diskussion verabschiedet, der Präsident versicherte der Öffentlichkeit auch, dass Geheimdienste und Ermittlungsbehörden wesentlich mehr Zugriffsrechte und Geld erhalten würden. Die öffentliche Debatte konzentrierte sich fortan auf die Gefahr durch den Terrorismus. Angesichts des verheerenden Bombenanschlags leuchtete jedem Bürger ein, warum ein Schutz vor radikalen Extremisten so wichtig war. Schließlich konnte es jeden treffen, und das nicht nur in ausländischen Krisengebieten, sondern in einer ganz normalen Stadt im mittleren Westen.